Hallo und herzlich willkommen zu Pendlerpauschale. Mein Name ist Alex und heute in der 20. Episode geht es um Nebenwirkungen des Pendlerlebens. Aber zuerst, was ist überhaupt ein Pendler? Ab wann ist man Pendler? Wann wird man zum Pendler? Laut Wikipedia sind es alle, die den Weg von ihrem Wohnort zu ihrem Arbeitsplatz, Schule oder Studienort unter Zuhilfenahme eines Verkehrsmittels bewältigen. In den wissenschaftlichen Arbeiten hat es sich aber eingebürgert, alle als Pendler zu bezeichnen, die irgendwie täglich mehr als 45 Minuten für Hin- und Rückfahrt benötigen. Tja, und wieso wird man zum Pendler? Das ist ja eigentlich mehr oder weniger die wichtigste Frage. Aber dafür kann es sehr viele Gründe geben. Zum Beispiel berufsbedingt sind es Voraussetzungen oder auch Standortverlagerung eines Unternehmens. Es können dann halt nicht alle Mitarbeiter mit dem Unternehmen mitziehen, wenn Standort von A nach B irgendwie 200 Kilometer weiter wechselt. Nun ja, und die Familie, man hat Familie, hat ein Haus, man ist dann nicht mehr so flexibel. Genau, Stichwort Flexibilität und Mobilität liest man ja heute in beinahe jeder Jobanzeige. Dagegen sprechen die Verpflichtungen und auch Wünsche der Arbeitnehmer, solche wie Schulort der Kinder, wenn man Kinder hat, oder Arbeitsplatz des Partners, Wohneigentum, ja, und vieles mehr. Und trotzdem nehmen die Leute einen weiten Weg von zu Hause zum Arbeitsplatz in Kauf. Die günstigen Wohngegenden gibt es halt nicht unbedingt in der Nähe attraktiver Arbeitsplätze. Es ist eher genau andersrum. Tja, und deswegen werden die Leute zu Pendlern. Günstig wohnen, aber besseres Geld verdienen, dafür muss man reisen. Nun ja, dann kommen wir mal zu den Nebenwirkungen. In Deutschland müssen immer mehr Menschen längere Wege zu ihrem Arbeitsplatz zurücklegen. Und das hat Auswirkungen auf die Gesundheit. Und zwar, die am häufigsten beobachteten Phänomene, die bei Pendlern auftreten, sind solche wie Nackenverspannung oder Nackenschulterschmerzen, übermäßiges Schlafbedürfnis, Kreuz, Rückenschmerzen halt, Müdigkeit, Gelenk- und Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, Völlegefühl, Schwindelgefühle sogar. Das sind so die häufigsten Beschwerdekomplexe. Vor allem im Winterhalbjahr müssen die Benutzer öffentlicher Verkehrsmittel mit mehr Infektionen rechnen. In Zukunft Schlafmangel, da die Pendler meist früher aufstehen müssen. Das hat zur Folge, dass man dann tagsüber doch müde ist und nicht so konzentriert arbeiten kann. Hinzu kommt noch natürlich der Druck seitens Arbeitgebers. Und zwar, gut, wenn man unterwegs ist, man weiß halt nie, was passiert, ob jetzt ein Unfall auf der Autobahn passiert, nicht sich selbst, sondern jemand anders, aber daraus entstandene Stau, ja, führt dann zu Verspätungen am Arbeitsplatz und bei manchen Arbeitgebern kann das schon böse enden. Erst natürlich Mahnung, dann kann es auch in Kündigung resultieren. Das erzeugt natürlich einen enormen Druck auf die Pendler. Genauso kann es aber auch bei der Benutzung der Bahn passieren. Ob jetzt Personenunfall oder, wie es heißt, Störung im Betriebsablauf. Es kann alles passieren, man kommt zu spät und das macht halt keinen guten Eindruck und wie gesagt, kann auch in einer Kündigung enden. dieser Druck führt dann letztendlich zur Krankheit. Das führt wieder zu Ausfällen am Arbeitsplatz, an schlechteren Leistungen und ja, das kann auch zur Kündigung führen. Und natürlich gibt es auch Probleme nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch zu Hause in der Familie. Ein klassisches Partnerproblem ist es, der pendelnde Partner möchte am Wochenende ausruhen, aber der Nicht-Pendler hingegen will eher aktiv sein. Das führt natürlich zu Streitereien. Alternativen sind sowas wie, ja, beide Partner können zugunsten kürzerer Fahrzeiten pendeln oder beide ziehen gemeinsam um, auch wenn es irgendwie einen Jobverlust des Partners bedeuten kann. Das sind alles nicht so schöne Aussichten. Und pendeln, klar, das führt halt oder kann auch sehr schnell zur Zerstörung der Familie führen, zur Scheidung. Passiert auch nicht selten. Also, tja, es spricht auch wirklich alles gegen das Pendlerleben. Und beim Arbeitsamt heißt es sogar, dass irgendwie 2,5 Stunden Pendelzeit für einen Arbeitnehmer täglich wohl zumutbar sind. Tja, 2,5 Stunden. Und ja, dabei könnten aber die Arbeitgeber auch entgegenkommen mit solchen Konzepten wie Remote-Arbeiten, also für manch einen Informatiker und auch Berater ist das sehr wohl möglich. Oder auch flexible Arbeitszeiten könnten zumindest den Zeitdruck, den die Pendler haben, ein wenig reduzieren. Das heißt, würden weniger gesundheitliche Probleme auftreten, weniger Stress. Das sind schon Vorteile. Ja, leider unterschätzen auch viele den Zeitaufwand, der zum Pendeln benötigt wird, haben schlussendlich dann auch nicht wirklich Zeit, sich um ihre Gesundheit zu kümmern. Freizeitaktivitäten, tja, können dann eigentlich in der Woche so gut wie gar nicht mehr durchgeführt werden, müssten also irgendwie aufs Wochenende verlagert werden und letztendlich ist das Wochenende völlig überfrachtet. Und dabei hat man auch wieder nicht viel Zeit für Partner, nicht viel Zeit für Hobbys. Probleme werden dadurch immer später verlagert. Es ist halt oft bequemer, keine Entscheidung zu treffen, immer so weiterzumachen als bisher. Und dabei wird allerdings außer Acht gelassen, dass dies auch eine Entscheidung darstellt, nämlich weiter viel unterwegs zu sein. Und wenn man sich schon fürs Pendeln entschieden hat, dann kann man sich die Fahrzeit halt etwas angenehmer machen. Wer öffentlich Verkehrsmittel nutzt, kann zum Beispiel lesen, womöglich vielleicht noch sogar arbeiten und dann wirklich zu Hause ankommen und sofort die Freizeit genießen zu können. Für Autofahrer können das Hörbücher sein, CDs, MP3. Oder auch Podcasts natürlich. Oder Gespräche mit Mitfahrern in Fahrgemeinschaften führen. Das kann die Zeit sehr verkürzen. Allerdings kann das auch für den Fahrer in manchen Fällen auch eine Belastung darstellen. Es hängt natürlich vom Fahrer und von der Fahrgemeinschaft ab. Das muss man schon abwägen. So, an dieser Stelle denke ich, reicht es für diese Folge. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf der Homepage zum Podcast, und zwar pendlerpodschale.de, finden Sie Shownotes, finden Sie findet ihr, ist das ein Siezen, das geht auch nicht, findet ihr Shownotes, weitere Episoden, da gibt's auch einen wunderschönen Flatter-Button, den man klicken kann, schreibt Kommentare, Rezensionen bei iTunes, freue mich über jegliche Art von Feedback, Kritik. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.